Es erhob sich aber ein großes Geschrei seitens der gewöhnlichen Leute und ihrer Weiber gegen ihre jüdischen Brüder. Da sagten welche, unsere Söhne und Töchter müssen wir verpfänden, möge man uns doch Getreide zukommen lassen, damit wir zu essen haben und am Leben bleiben. Und andere sagten, unsere Felder und Weinberge und Häuser müssen wir verpfänden, möge man uns doch Getreide zukommen lassen in der Teuerung. Und wieder andere sagten, wir haben zur Beschaffung der königlichen Steuer auf unsere Felder und Weinberge Geld geliehen. Und nun, obwohl unser Leib schließlich ebenso viel wert ist wie unserer Brüder Leib, unsere Kinder wie ihre Kinder, so müssen wir doch unsere Söhne und unsere Töchter zu leibeigenen Knechten machen, auch einige von unseren Töchtern sind bereits leibeigen geworden. Und wir können nichts dagegen tun, da doch unsere Felder und unsere Weinberge anderen gehören. Da ward ich sehr zornig, als ich diese ihre Klage und diese Worte vernahm. Und ich ging mit mir selbst zu Rate, sodann machte ich den Edeln und den Vorstern Vorwürfe und sprach zu ihnen, auf Wucher leiht ihr einer dem anderen? Und ich veranstaltete gegen sie eine große Versammlung und sprach zu ihnen, wir haben unsere jüdischen Brüder, die an die Heiden verkauft waren, losgekauft, so oft es uns möglich war. Ihr aber wollt gar eure Brüder verkaufen, dass sie an uns verkauft werden? Da schwiegen sie still und wussten nicht zu antworten. Und ich sprach, es ist nicht schön, dass ihr so handelt. Solltet ihr nicht vielmehr in der Furcht unseres Gottes wandeln, schon um der Schmähung der Heiden, unserer Feinde, willen? Auch ich, sowie meine Brüder und meine Leute haben ihnen Geld und Getreide dargeliehen, so wollen wir doch diese Schuldforderung fallen lassen. Gebt ihnen doch gleich heute ihre Felder, ihre Weinberge, ihre Ölgärten und ihre Häuser zurück und erlasst ihnen die Schuldforderung an Geld und Getreide, an Most und Öl, das ihr ihnen geliehen habt. Da sprachen sie, wir wollen sie zurückgeben und nichts von ihnen zurückverlangen, wir wollen tun, wie du wünschest. Da ließ ich die Priester rufen und ließ ihnen einen Eid abnehmen, dass sie demgemäß verfahren wollten. Auch schüttelte ich meinen Busen aus und sprach, so möge Gott einen jeden, der diesem seinem Versprechen untreu wird, aus seinem Hause und seinem Eigentum ausschütteln, und so soll er ausgeschüttelt und ausgeleert sein. Da sprach die ganze Versammlung, Amen. Und pries Jahwe. Und das Volk verfuhr demgemäß. Übrigens habe ich von dem Tage an, an dem er mich beorderte, ihr Statthalter im Lande Juda zu sein, vom 20. Jahre bis zum 32. Jahre des Königs Artasasta, also 12 Jahre lang, samt meinen Brüdern die dem Statthalter gebührende Kost nicht bezogen, während die früheren Statthalter, die vor mir waren, das Volk belastet und für Brot und Wein täglich 40 Sekel Geldes von ihnen bezogen hatten, dazu hatten auch ihre Leute gegen das Volk die Herren gespielt. Ich aber verfuhr nicht so, aus Scheu vor Gott. Und auch bei dem Bau dieser Mauer habe ich mit Hand angelegt, ohne dass wir durch Ankauf Grundbesitz erworben gehabt hätten, und alle meine Leute waren dort beim Bau versammelt. Die Juden aber, sowohl die Vorsteher, 150 an der Zahl, als auch die, welche aus den rings um uns befindlichen Heidenländern zu uns kamen, aßen an meinem Tisch, und was für jeden einzelnen Tag zugerichtet zu werden pflegte, ein Stier, 6 auserlesene Schafe und Geflügel. Das wurde auf meine Kosten zugerichtet, und überdies je innerhalb 10 Tagen ein großes Quantum von allerlei Wein. Bei alledem habe ich die dem Statthalter gebührende Kost nicht beansprucht, denn die Fronpflicht lastete schwer auf diesem Volke. Gedenke mir, mein Gott, alles, was ich für dieses Volk getan habe, zum Besten.